ich neige nicht dazu, allzu viel zu arbeiten, weswegen irgendwie das, was ihr heute zu sehen und zu hören bekommt, auch viel zu hören bekommt, nicht unbedingt von mir sein wird, sondern ich habe irgendwie unter anderem zwei sehr schöne Radiosendungen, die ein Genosse mal bei FSK in Hamburg vor 20 Jahren gemacht hat, wofür ich extra aus Süddeutschland hingefahren bin, um mir das auf Kassette aufzunehmen. Daraus werdet ihr Ausschnitte hören, ihr werdet in relativ wirrer Reihenfolge irgendwie Bilder zu sehen bekommen aus dem Mai 68, aber auch Bilder von Publikationen, die das unter anderem mit inspiriert haben. Ihr werdet Musik zu hören bekommen und zwischendurch erzähle ich ein bisschen was dann so über die situationistische bzw. über die lettristische Internationale. Da ich irgendwie nicht unbedingt der Multimedia-Hengst bin, darf ich jetzt schon auf sagen, dass ihr euch auf ein paar tolle Pannen freuen dürft. Also es wird ein Riesenspaß werden. Wir fangen mal an. Lukas hatte ja bereits schon darauf hingewiesen, dass allein schon diese Idee 68 erstmal ein kompletter Mythos ist. Also es gab natürlich und da muss man ein bisschen weiter ausholen, bereits in den 50er Jahren, aber auch in den 60er Jahren, wir können sogar bis in die 40er Jahre zurückgehen, nach dem Trümmerfeld, was irgendwie die Deutschen in Europa hinterlassen hatten, und zwar nicht nur materiell, sondern auch bei den Menschen, die unter ihrer Besatzung, unter ihrer Vernichtungspolitik zu leiden hatten, hatte man es mit einer spezifischen Konstellation zu tun ab den 40er Jahren. Das war namentlich in Frankreich, dass sich eine Art, man kann nicht sagen Volksfront, aber es hatte sich, um nicht so sehr über die Kollaboration mit den Deutschen sprechen zu müssen, so einen Konsens des Schweigens hergestellt, der sozusagen von einerseits den bürgerlichen Parteien unter de Gaulle wie auch von der KPF mehr oder weniger eingehalten wurde. Eine ähnliche Entwicklung hat man auch in Italien. Da war jetzt schwer was zu sagen, irgendwie, dass es da Kollaboration gegeben hätte. Hat es natürlich gegeben, aber die haben da ja schon ihren eigenen Faschismus ausgebrütet gehabt. Und Ende der 40er Jahre ein Mann aus Rumänien nach Paris, der hieß Isidor Isu, und das war ein jüdischer Rumäne, der in den Avantgarde-Bewegungen in Rumänien auch unterwegs gewesen war. Also namentlich dem Surrealismus. Der Surrealismus war ja jetzt nicht nur auf Frankreich beschränkt, den gab es auch in Belgien, wo er wesentlich militanter unterwegs war. Also den gab es aber Avantgarde-Bewegungen oder Gruppen, die sozusagen im Bereich der Avantgarde-Kunst, die sich seit Dada dann nochmal eben revolutionär mehr oder weniger gab, hatte es eben auch zum Beispiel in Belgrad gegeben, aber eben auch ganz stark in Rumänien. In Rumänien hatte man auch dann tatsächlich eben auch, war auch der Faschismus, wie auch zum Beispiel in Italien, sehr stark von den Avantgarden geprägt gewesen. Isidor Isu kommt also dann als überlebender Jude nach Paris und versucht dort nochmal das Projekt der historischen Avantgarden zu radikalisieren, indem er die lettristische Bewegung gründet. Wir haben ja in der Malerei wie in allen möglichen anderen Kunstformen einfach immer in den Jahrzehnten davor eine Radikalisierung gesehen, also eine Reduzierung des Materials auf, also in der Malerei hin zur abstrakten Kunst beispielsweise, zur abstrakten Malerei. Und Isidor Isu versucht jetzt im Bereich der Poesie die Radikalisierung voranzutreiben, indem er sozusagen das Material auf das reduziert, was es ja eigentlich meistens ist, auf Buchstaben. Daher kommt der Begriff des Lettrismus. Die lettristische Bewegung gründet er. Diese lettristische Bewegung zieht junge Leute an, ziemliche Dropouts, die sozusagen von ihrer Kindheit und frühe Jugend im besetzten Frankreich auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen erlebt haben. Eine von den Personen ist beispielsweise Michelle Bernstein. Sie hat die Shoah in einem Nonnenkloster in Frankreich versteckt überlebt. Es sind alle möglichen Leute, die sich da zusammenballen in einem Rive Gauche, also dem linken Seine-Ufer in Vierteln, wo eben wo man es mit der Arbeit nicht so hoch hielt. Was unter anderem damit zu tun hatte, dass es zu der Zeit in Frankreich noch eine Mietpreisbindung gab. Das heißt, man konnte ähnlich wie die Punks, es hätte in England keine Punkbewegung gegeben, wenn es nicht das Squatting gegeben hätte, als eine gewissermaßen halblegale Geschichte. So ist es in Paris erstmal in Ende der 40er und Anfang der 50er Jahre so, dass man eigentlich nicht unbedingt arbeiten muss, um wohnen zu können. So das bisschen, was man da noch zum Trinken und vielleicht an Brot braucht, kriegt man irgendwie zusammen. Und das heißt, dort finden sich Leute zusammen, die ziemlich geschädigt sind auf der einen Seite, ziemlich viel trinken und nicht nur ziemlich schlechte Laune haben, sondern auch erstmal auf dem Feld der Kunst und dem, was von den Avantgarden übrig geblieben ist, irgendwie sehr feindlich intervenieren. Der Surrealismus, was so in Frankreich die letzte Avantgarde-Bewegung gewesen war, die wird in diesem nationalen Konsens, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich herstellt, sozusagen in den nationalen Pantheon aufgenommen. Das heißt, das, was mal in den 20er und frühen 30er Jahren feindlich gewesen war am Surrealismus, gehört jetzt sozusagen zum nationalen Erbe. Dort setzt die Kritik der Lettristen an, sie hassen die Surrealisten, und sie verehren Dada. Aus den Lettristen wird später die situationistische Internationale hervorgehen. Das jetzt mal so als ein Einschub oder als eine kleine Vorrede, womit wir es zu tun haben. Vieles, was man später bei der situationistischen Internationale findet, hat man schon eigentlich bei den Lettristen in der Diskussion drin. Und vielleicht noch die kleine Nebeninformation, aber das wissen wahrscheinlich auch die meisten von euch. Ein holländischer Fotograf, der in den frühen oder mittleren 50er Jahren in Paris unterwegs war, machte Bilder von diesen Leuten, die in zerrissenen Klamotten, wo sie auch Parolen oder Buchstaben auf ihre Klamotten geschmiert hatten, Tag und Nacht mehr oder weniger betrunken, sehr junge Leute, es gab ein sehr restriktives Jugendgesetz damals in Frankreich, Unzucht mit Minderjährigen oder unter Minderjährigen war verboten. Manche von den Leuten sind psychiatrisiert worden und so weiter. Das heißt, wenn Leute wieder auftauchten, waren andere schon wieder weg. Es war ein sehr gefährliches Leben. Dieser holländische Fotograf, der Bilder von diesen Leuten machte, fand das interessant, war da zum Teil auch so involviert. Die Bilder, die er gemacht hat, haben dann Malcolm McLaren und Vivienne Westwood dazu inspiriert, Mitte der 70er Jahre dann den Punk-Stil zu kreieren. Also das war eigentlich Zeug, was 20 Jahre vorher eigentlich schon eine Lebensrealität gewesen war. Wir wollen uns ja heute aber vor allem erstmal auch über den Mythos 68 unterhalten. Lukas hatte ja schon gesagt, da gibt es natürlich Vor- und Nachgeschichten. Dieses Jahr ist es so eine Art Brennspiegel für ganz bestimmte Entwicklungen und das hat natürlich auch mit dem Pariser Mai zu tun, worüber wir dann noch mehr hören und erfahren werden. Es hatte aber natürlich auch etwas zu tun, und das ist ein weiteres wichtiges Ding, wenn man die situationistische Internationale sich der nähert. Es hatte in Frankreich eine Geschichte gegeben, die es so in Deutschland nicht gegeben hatte, in der kommunistischen oder in der radikalen sozialistischen Bewegung, nämlich wirkliche Brüche zu den Stalinisten. Während es in Deutschland ja so gewesen war, dass die KP eigentlich zuerst mal von mehr oder weniger rätistisch und direkt in der Revolution kämpfenden Leuten begründet worden war und dann nach und nach das Personal ausgetauscht wurde, bis diese Partei dann bolschewisiert werden konnte, war es in Frankreich so gewesen, dass die KP immer neben anderen Gruppen existiert hat und da erstmal keine wirkliche Dominanz hatte. Das waren vor allem trotzkistisch inspirierte Gruppen, aber auch viele andere. Und insbesondere ist Frankreich ein Land, wo jemand wie Victor Serge, der Name sagt euch hoffentlich was, der aus der Sowjetunion zurückkommt zur Zeit der Moskauer Prozesse und da versucht, Zeugnis abzulegen von dem, was da passiert ist. Die meisten wollen ihm nicht glauben, aber es gibt natürlich auch Leute, mit denen er zu tun hat. Es gibt also in Frankreich nochmal eine dezidierte und auch theoretisch fundierte antistalinistische Tradition. Das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Einen anderen Hint, den ich jetzt noch gerne geben möchte, ist der, wenn wir nachher etwas hören werden oder wahrnehmen werden, was für einen Blick auf die Geschichte die Situationistische Internationale gehabt hat, fällt vielleicht oder ist vielleicht dem einen oder der anderen von euch schon aufgefallen, wenn ihr euch mit der SI beschäftigt haben solltet, dass das ein Geschichtsbild ist, was gar nicht so weit weg ist von dem, was Walter Benjamin in seinen Thesen zur Geschichte entwickelt hat. Nun ist es so, dass es überhaupt keine Bezüge gibt bei der SI oder bei den Lettristen auf Walter Benjamin, aber seine Sachen lagen in der Luft, denn Walter Benjamin hat auf seiner Flucht aus Frankreich, als eben die Deutschen heranrückten, zwei Exemplare gehabt. Eines hat er mitgenommen auf seine Flucht dann über die Pyrenäen, die er leider dann so ausgegangen ist, dass er sich auf der Flucht dann umgebracht hat. Ein Exemplar hat er einem Genossen gegeben, er hatte ja lange in Paris gelebt und hatte da Lesekreise gehabt mit Hannah Arendt, mit allen möglichen Leuten. Ein Exemplar hat er einem Genossen gegeben, der das in der Bibliothèque Nationale versteckt hat. Dieses sozusagen versteckte Exemplar ist dann Mitte der 40er, also nach der Niederlage der Krauts, dann gefunden und dann auch veröffentlicht worden in einer eher marginalen Zeitschrift. Aber also das hat nicht groß Wellen geschlagen, aber es war sozusagen da und es lag vielleicht auch in gewisser Weise in der Luft. Lange Vorrede, wir wollen uns ein bisschen über den Mythos 68 unterhalten. Aber noch ein kleiner Vorschub, es ist natürlich immer die Frage, was haben eigentlich die Leute gemacht, die in dieser Zeit gelebt haben, die geprägt war sozusagen von der stalinistischen Konterrevolution, vom Hitler-Stalin-Pakt, sozusagen, es hat immer wieder Leute gegeben, die sind irgendwann dann sozusagen von den Stalinisten irgendwie zu den Sozialisten zurückgegangen. Es hat immer weniger gegeben, die das natürlich nicht gemacht haben, sondern die in sehr marginalen und kleinen Zirkeln weitergemacht haben in irgendeiner Form. Und jetzt noch ein anderes, sozusagen einen letzten Punkt, bevor wir jetzt in den Mythos einsteigen. In dieser Gegend oder in diesem Teil von Paris, wo sich die Lettristen dann herumgetrieben haben und umhergeschweift sind und bereits viele Techniken entwickelt haben, für die dann eher die Situationistische Internationale bekannt geworden ist, also ein sehr rücksichtsloser Umgang mit bestehenden Kunstwerken, sie zu verändern, sie zu entwenden, ihnen eine neue Wahrheit zu geben, indem man etwas mit ihnen macht oder auch zerstört oder was auch immer. Also wo die sich da bewegt haben, waren auch viele Überlebende des Spanischen Revolutionskrieges unterwegs in den Kneipen. Und zwar eher die wirklichen Verlierer der Geschichte, also die Anarchisten, die Leute aus der Colonna Durruti oder aus sonstigen bewaffneten sozialrevolutionären Formationen, die es halt irgendwie überlebt hatten, sowohl den Krieg als auch die Internierungslager in Frankreich, als auch die Deportationen dann nach Deutschland oder sonst wohin. Also nur um so ein bisschen Eindruck zu geben, also was für Aufladungsmomente man in diesem Teil von Paris, Rive Gauche und in dieser Zeit eben hatte. Aber wir kommen jetzt natürlich erstmal zu unserem Blick auf das Jahr 68 und das ist natürlich ein spektakulärer Mythos, aber es kann natürlich auch einen ganz unschuldigen, kindlichen Blick darauf geben und den präsentiert uns jetzt Christiane Rösinger, die Sängerin von Britta, mit einem Stück, das heißt Ho Chi Minh. Musik I watch TV. The news were getting different. It seemed to me on the screen I saw many people in the street. They were so excited, they were screaming to me. They were screaming to me. Ja, soweit Britta mit Ho Chi Minh, und das ist wahrscheinlich eines der Bilder, was man am ehesten mit dem Jahr 1968, mit dem Bild des Jahres 1968 verbindet, nämlich das verbindende Element scheint gewesen zu sein, eben eine mehr oder weniger weltweite Opposition. Wir sparen den Osten Europas dann aus und einige andere Länder gegen den Vietnamkrieg. Und sozusagen, da sind wir eben auch auf einer Schwelle, die auch eben sehr stark, wenn wir uns heute das Bild und dann vielleicht auch genau die Parole irgendwie nochmal vor Augen führen, fuck May 68, denn für die wahrscheinlich emanzipatorischeren Linken heutzutage ist das, was der Mai 68 meistens auch bedeutet hat, das, was man aus Westdeutschland oder West-Berlin kennt, in Deutschland zumindest, nämlich sozusagen ein Revival des Antiimperialismus, also was in Deutschland an Bildern existiert, für wohin fluchtete dann der Mai 68, waren das eben die bewaffneten Stadtguerilla-Formationen wie zum Beispiel die Bewegung 2. Juni, die Rote Armee-Fraktion oder dann vielleicht noch die revolutionären Zellen, denen allen eben auch etwas eigen war, dass sie nämlich etwas an einer Entwicklung retten wollten, die sozusagen bereits im Niedergang begriffen war ab dem Jahr 1968. Bezogen auf Deutschland war es ja eben so, dass der sozialistische deutsche Studentenverband oder Bund Schon sozusagen sein Zenit überschritten hatte, sich 1968 auflöste und dann in diese ganzen eher ekligen Gruppen, also K-Gruppen oder dann eben Stadtguerilla-Gruppen zerfiel. Sozusagen, was ihnen allen oder den oder meistens in so etwas zerfallen ist, es gab natürlich auch Ausnahmen, was ihnen allen eigen war, war eben ein ganz bestimmter Blick auf die Welt, wie man ihn zum Beispiel auch, wenn man sich vielleicht schon mal den Film angeschaut hat von dem Filmkollektiv Sladan Dudov, sozusagen Angaben zur Person von einem der klügsten aus den 60er Jahren, klügsten Köpfen, nämlich Hans-Jürgen Krahl, wo er vor Gericht steht und dann eben sozusagen einen Blick auf die Welt entwickelt. Er ist Adorno-Schüler, er ist wirklich einer der schlauesten, irgendwie, die es da in Westdeutschland gegeben hat. Und sozusagen das Weltbild, was er entwickelt, wo überall gerade die antikolonialen und antiimperialistischen Kämpfe gegen den US-Imperialismus und so weiter toben, ist auch nicht weit weg von dem, sozusagen, was die Grundlage eigentlich im Weltbild eigentlich der Roten Armee-Fraktion war. Also das sollte man sich immer noch mal vor Augen haben. Auch das ist etwas, was ganz stark prägend ist für ein Bild, was man gerade als emanzipatorischere Linke heute von 68 in Deutschland hat. Ein bisschen soll es heute darum gehen, zumindest mal einen Blick darauf zu werfen, was da noch war in diesen Jahren. Fuck May 68 Fight Now ist ein Bild aus Griechenland von 2008. Und man würde immer wahrscheinlich erstmal sagen, ja, genau, ne? Also sozusagen, so wie die Punks in den 70er Jahren bereits gesagt haben, okay, wen hassen wir am meisten? Wir hassen unsere verdammten linken Lehrer, ne? Die uns jetzt sozusagen nett, cozy und hey, wir können doch immer reden, Bruder, über den Weg laufen und sozusagen, sie setzen jetzt irgendwie in einer modernisierten Form die ganzen Zwänge durch. Man sollte natürlich nicht vergessen, dass es natürlich auch bestimmte emanzipatorische Momente gegeben hat, die mit rund um dieses Datum durchgesetzt wurden, gerade was angeht, irgendwie, dass 1968 in Westdeutschland eine Frau nicht ohne die Erlaubnis ihres Ehegatten einen Arbeitsvertrag abschließen durfte. Wir reden natürlich irgendwie auch von vielen ganz anderen Sachen, weswegen irgendwann eine Antje Vollmer dann mal in den 90er Jahren gesagt hat, dass wir ja Deutschland gründlich zivilisiert haben, ne? Also die 68er. In dieser Ambivalenz oder in diesem Spannungsverhältnis, glaube ich, ist vielfach die Wahrnehmung dieser Sachen. Wer sich vielleicht ein bisschen für gesellschaftskritische Theorie interessiert, wird dann vielleicht einwenden, aber es hat eben in dieser Zeit ja auch wahnsinnig viele kluge Leute gegeben, die auch wirklich ganz vernünftige Sachen geschrieben haben. Es hat also einen enormen Output an irgendwie kritischen Texten und so weiter gegeben. Klar, auch das kommt irgendwie mit in dieses Bild rein. Was ich an dieser Parole hier so interessant finde oder was eine mögliche Deutung sein könnte, ist irgendwie, also lasst uns mit diesem 68er-Scheiß in Ruhe. Die Kämpfe sind heute und um die das und jenes muss man sich kümmern. Was sozusagen jetzt der Moment wäre, weswegen wir überhaupt mal auf Frankreich heute und auf die Situationisten zu sprechen kommen, ist, man sollte die heutigen Auseinandersetzungen um Emanzipation möglichst irgendwie nicht dümmer führen müssen, als man sie führen muss. Das heißt, man sollte auch die geschichtlichen Erfahrungen von mehr oder weniger gescheiterten Kämpfen mit einbeziehen. Darum soll es heute ein wenig gehen. Wir wollen uns jetzt erstmal ein wenig, damit ihr nicht dauernd meine Stimme hören müsst, ein wenig etwas aus einer Radiosendung vom FSK von vor 20 Jahren anhören. Get it. It's

die die Studenten da zum Revoltieren gebracht hatten, die das Alltagsleben betrafen, nämlich dass es sozusagen verboten war, dass sich auf einem neu gebauten Campus, das war so nach amerikanischem Vorbild gebaut worden, also die Universität ist jetzt nicht mehr mitten in der Stadt und die Leute wohnen irgendwo, sondern sozusagen es wird eine Universität praktisch aufs grüne Feld gesetzt und dazu werden Wohnheime gebaut und da sollen die Leute jetzt studieren. Das war der letzte Schrei und Frankreich versuchte in diesen Jahren unter de Gaulle, der seit 10 Jahren eine Art Präsidialregime geführt hatte, versuchten jetzt Minister unter de Gaulle, Pompidou zum Beispiel, nachdem dieses Centre dann auch benannt ist, im Zentrum von Paris, versuchten jetzt das Land zu modernisieren. Dem Land ging es ökonomisch ziemlich gut. Frankreich war aus der NATO raus und de Gaulle hat einen ganz eigenen Kurs gegenüber den osteuropäischen Ländern gefahren. Und ja, eigentlich sozusagen beschwerten sich die Zeitungen eher über das politische Desinteresse der jungen Leute. Tatsächlich hatte es eben 1966 einen Skandal in Straßburg gegeben. Und dieser Skandal in Straßburg war initiiert worden, letzten Endes durch die Verbreitung einer Flugschrift, die den schönen Titel über das Elend im Studentenmilieu betrachtet unter seinen ökonomischen, psychologischen, sexuellen und sonstigen Aspekten. Diese Verbreitung dieser Broschüre sorgte dafür, dass die Universität in Straßburg für ein paar Wochen unregierbar war und auch der Staatspräsident de Gaulle sich dazu äußerte, dass sehr seltsame Elemente gerade irgendwie am Wirken wären. Dieser Text war geschrieben worden nicht von Studenten, sondern von einem tunesischen Menschen namens Mustafa Kayati, der zu der Zeit in Straßburg lebte, sehr solide Theoriekenntnisse hatte, was Gesellschaftskritik angeht, Marx, Hegel, Lukács etc. pp. Und der war assoziiert in einer Gruppe, die hieß Situationistische Internationale. Diese Gruppe existierte seit 1958 und hatte sich aus den Lettristen unter anderem entwickelt, von denen ich vorhin bereits erzählt hatte. Die Lettristen waren mit der Zeit an ihre Grenzen gestoßen. Sie hatten zwar auch mit nordafrikanischen Genossen zu tun, mit Schweizer und belgischen Genossen zu tun, aber sie kamen nicht mehr richtig weiter und haben dann über Kontakte mit Avantgarde-Künstlerinnen in Europa dann und viele Diskussionen, auf welchem Feld man tätig werden sollte, dann einen etwas größeren Zusammenhang hergestellt, der aber in den 14, 15 Jahren seiner Existenz ungefähr nur 70 Personen umfasste und meistens waren es vielleicht immer so 10 Leute, die aktiv waren. Sehr viele wurden ausgeschlossen, noch mehr haben sich irgendwann zurückgezogen. Es war keine Partei, es war keine Organisation in dem klassischen Sinn, dass man größer werden möchte, sondern es war ein Zusammenschluss laut ihrer eigenen Aussage von revolutionären Experimentatorinnen und Theoretikerinnen, die ausgehend von den lettristischen Techniken, aber auch von sehr vielen Einflüssen geprägt, dann daran ging eigentlich eine Kritik nicht mehr nur noch der Kunstavantgarden der Zerbrochenen oder an ihr Ende gekommenen zu betreiben, sondern mit einem sehr radikalen Anspruch, eine Erneuerung irgendwie künstlerischer Mittel und Methoden nur noch über eine gesamtgesellschaftliche Umwälzung sich denken konnten. Also so ein bisschen wie der Mann, der einen Knopf findet und sich daraus einen Anzug machen lässt. Sie brachen aus einem spezialisierten, getrennten Feld, nämlich dem der Kunst und Kultur aus und haben dazu, so gut sie konnten, internationale Kontakte aufgebaut und es waren also dann Leute beteiligt aus Holland, aus Belgien, aus Italien, für kurze Zeit dann auch aus Deutschland, die wurden dann wegen erwiesener theoretischer Unfähigkeit und Nationalsituationismus ziemlich schnell wieder ausgeschlossen. Einer von diesen Deppen war übrigens Dieter Kunzelmann, der erfreulicherweise ja vor ein paar Tagen endlich gestorben ist und der Naja, das werdet ihr ja kennen, was er dann so gemacht hat. Nachdem er aus der SI ausgeschlossen worden war, hat er dann irgendwann mit Dutschke und anderen Spaßvögeln die subversive Aktion gegründet, was dann in West-Berlin und Westdeutschland eigentlich so, das eigentlich so ein ganz starkes Movens war in den Revolten, hat dann sich in Jordanien dann in einem PLO-Camp ausbilden lassen, hat dann mit die Metropolen-Guerilla aus der Taufe gehoben, hat diesen widerlichen legitimatorischen Text zu dem versuchten Anschlag auf das jüdische Gemeindehaus in West-Berlin geschrieben und so weiter und so fort. Also es gab nur einen Deutschen, der nicht ausgeschlossen wurde, das war Uwe Lausen, der dann irgendwann Selbstmord begangen hat. So, der hatte dann auch nochmal eine deutschsprachige Ausgabe der Situationistischen Zeitschrift veröffentlicht. Die Leute haben also kommuniziert untereinander, viel diskutiert, sind viel gereist und für den eifrig Mitschreibenden dazu gibt es ein Jungle World Dossier von 2005, glaube ich, oder 2006, also wo dem seine Geschichte noch so ein bisschen beschrieben ist. Sie haben aber in einer kleinen, relativ kleinen Auflage auch eine Zeitschrift gemacht, wo sie ihre Texte und Debatten veröffentlicht haben. Diese Zeitschrift hieß Revue Internationale Situationiste und war sehr aufwendig und teuer aufgemacht für die damalige Zeit. Und das ging eigentlich auch nur, weil einer der Beteiligten an der Situationistischen Internationale gerade mit seiner Kunst ziemlich viel Geld verdient hat in Europa. Das war Asger Jorn, ein Däne, der im Anti-Nazi-Widerstand in Dänemark während der deutschen Besatzung aktiv gewesen war und dann eben dann so ab den 50er Jahren dann als Künstler ziemlich einen Ruf erzielt hat und der das dann eben so ein bisschen gegenfinanziert hat. Auch schon die Lettristen hatten eine Zeitschrift gemacht, was aber keine Zeitschrift war, sondern eher so ein schlecht hektografiertes Heftchen. Das hieß Potlatsch. Ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was Potlatsch ist. Alle nicken oder auch nicht. Deswegen erkläre ich es jetzt oder auch nicht. Potlatsch ist eine vorwarenförmige Art der Ökonomie gewesen bei den indigenen Zivilisationen an der nordamerikanischen Pazifikküste, wo praktisch die Machtverhältnisse zwischen einzelnen Stämmen ausgehandelt wurden darüber, dass der Häuptling von einem Nachbarstamm eingeladen wurde und er wurde mit dem gesamten Mehrprodukt, was die einladende mehr oder weniger produzierende Community da erzielt hatte, und das ging darum, ihn damit zu demütigen und herauszufordern, dass er ein sozusagen, um diese Demütigung und die und seines Stammes nicht auf sich sitzen zu lassen, dann wiederum den Häuptling des einladenden Stammes zu sich einladen musste, um dann noch mehr Geschenke dem dann sozusagen den zu überhäufen. Das war eine sozusagen eine, und was nicht gefiel, was dem Beschenkten nicht gefiel, wurde sofort zerstört. Sehr wichtiger Punkt. Immerhin waren die Gesellschaften schon so produktiv und ökonomisch entwickelt, dass sie sich Sklaven leisten konnten, die dann auch, wenn sie nicht gefielen, eben getötet wurden. Dieses also grausame, aber sozusagen die Lettristen interessierende, und das hatte schon eine gewisse Tradition in der Ethnologie in Frankreich, sich für so etwas zu interessieren, was daran interessierte, war die Idee der Verschwendung und der Zerstörung. Das heißt also, aus der Warenlogik hinaus, über die Warenlogik herauszukommen. Also angesichts einer Ökonomie, die, also der modernen kapitalistischen Produktionsweise in Nachkriegseuropa, die einen wahnsinnigen Output hatte, sozusagen die Modernisierung der Produktion immer weiter vorankam, aber auf der anderen Seite sozusagen weiterhin die Menschen gezwungen sind, sozusagen ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und das wie wir heute sehen, unter noch prekäreren Bedingungen, wo im Prinzip ihre Idee war, eigentlich ist die Ökonomie schon so weit, dass, oder fast überreif, dass man eigentlich zur direkten Produktion, kommunistischen Produktion, Verteilung übergehen müsste. Ne? Und sozusagen das Potlatsch war eben eine Idee in der Nachkriegsgesellschaft dann zu überlegen, oder war eine der Überlegungen, wie kann man sozusagen aus der Warenlogik rauskommen. Ne? Und diese Hefte wurden natürlich verschenkt. Ne? Und sozusagen, wie gesagt, die Situationistische Internationale hat dann daraus dann ein Heft gemacht, hat dann sozusagen ihre Revue. Das war dann das Gegenteil, das waren eben nicht so hektografierte Teile, die aussahen wie das Zeug von der Resistance irgendwie in den 40er Jahren in Frankreich, sondern das war auf höchsten Hochglanz, Metallic Design gemacht, kostete auch richtig Geld, die Zeitschriften, die wurden in einer gewissen Auflage verbreitet und über diese Zeitschriften, die sind in diverse Hände gekommen, hat es sich in Frankreich tatsächlich, und nicht nur in Frankreich, bereits in bestimmten Kreisen, erstmal eher künstlerische Avantgarde-Kreise, dann aber auch bei radikalisierteren, politisch radikalisierteren Leuten, bereits also etwas hergestellt, eine Wahrnehmung von dem, was diese Leute da machen. So war es dann eben auch mit Studenten in Straßburg gewesen, die aufgrund der bereits ja erwähnten politischen Lethargie unter den Studenten, also es gab natürlich trotzkistische, es gab maoistische Grüppchen, es gab so alles Mögliche, wie heutzutage auch an den Universitäten, also irgendwelche revolutionären Trümmerhaufen. Und ein paar Leute, die SI-Texte gelesen hatten, haben aber trotzdem irgendwie durch einen Zufall sind sie gewählt worden, die Gelder der Studentengewerkschaft an der Universität in Straßburg zu verwalten. Und sie haben sich dann an die Situationistische Internationale gewandt und haben gemeint, wir hätten hier ein Stück Macht, das würden wir gerne kaputt machen. Und die Antwort darauf war, ja, dann macht halt. Sie haben sich aber als unfähig erwiesen, selber was zu schreiben. Also hat dann Mustafa Kayati diesen Text geschrieben über das Elend im Studentenmilieu. Dieser Text wurde dann in einer hohen Auflage gedruckt, auch sehr aufwendig, und wurde dann zur feierlichen Inauguration des neuen Semesters im November verteilt und löste einen enormen Skandal aus. Das war praktisch schon das ganze Programm der situationistischen Kritik, in dem Fall auf Studenten bezogen, und war im Wesentlichen eine einzige Beschimpfung des Studentenstatus, als einfach unfertige Menschen, Leute, die darauf hoffen, dass sie irgendwann mal nach dem Studium, wo sie halt sich wie kleine Kinder benehmen müssen, in eine Führungsposition kommen können und da auch nur Unglück erleben werden. Es war sozusagen das ganze situationistische Programm der Kritik auf sozusagen jetzt das Studentendasein nochmal angewendet. Und sozusagen dieser Skandal in Straßburg führte dazu, dass dieser Text nicht nur in Frankreich noch weiter über Straßburg hinaus verbreitet wurde, sondern er wurde auch in verschiedene Sprachen übersetzt. Er wurde ins Italienische, ins Spanische, ins Arabische, ins Englische, ich glaube sogar ins Deutsche, wenn mich nicht alles täuscht, übersetzt. Und darüber sozusagen war eine Tür aufgestoßen für eine sozusagen eine gewisse Verbreitung einer modernen kommunistischen Kritik. Und ich sage jetzt sehr bewusst einer modernen kommunistischen Kritik, denn was man an Linker vorfand, waren, wie ich schon gesagt hatte, dann eher Stalinisten, Maoisten, Trotzkisten, Rätekommunisten, die aber alle wahnsinnig auf die Vergangenheit fixiert waren. Also die immer noch mal sozusagen ihre verlorenen Schlachten aus der Vergangenheit heute noch mal irgendwie durchkämpfen wollten, aber eigentlich überhaupt keinen Begriff von moderner Gesellschaft hatten. Die Situationisten hingegen hatten gerade über ihren Blick auf Form und auf Ästhetik und Genauigkeit, Kritik des Alltagslebens, eine Kritik irgendwie des Nachkriegsurbanismus, was das mit den Leuten anstellt, Techniken des Umherschweifens, Techniken irgendwie bestehende kulturelle Emanationen zu entwenden, etwas Neues aus ihnen zu machen, sie zurückzuschlagen, hatten tatsächlich die Situationisten ein Sensorium dafür, tatsächlich die Verwerfungen in der Gesellschaft, die zum Teil eher nur seismografisch zu erforschen waren, also aus bestimmten Gesten von Leuten, aus bestimmten kleinen, erstmal nicht wichtig erscheinenden Ereignissen, wo sie praktisch seit den späten 50er Jahren nichts anderes tun, als im Prinzip ihr Instrumentarium zu verfeinern für künftige gesellschaftliche aufbrechende Widersprüche und die Revolten, die daraus folgen könnten. Sie tun das mit einem Geschichtsbild, das hatte ich vorhin schon mal versucht anzudeuten, als ich über die Situation Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre in Frankreich sprach, mit einem Geschichtsbild, das sozusagen auch diametral entgegengesetzt ist dem, was man so an Linken kannte zu der Zeit, die sozusagen immer noch dem Fortschrittsoptimismus, die Sache wird gut ausgehen, also einen kompletten Geschichtsoptimismus am Start hatten. Während die Situationisten eher sozusagen dieses benjaminische Graben in den Niederlagen hatten. Also sozusagen, sie schauen sich verschiedene historische Situationen und Konstellationen noch einmal an und kommen zu einem Schluss, wo sie dann in ihren Thesen über die Pariser Kommune sagen, das, was uns heute als Siege verkauft wird, also Sozialismus, rote Fahnen auf ungefähr einem Drittel des Globus, überall geht es total zur Sache mit den antikolonialen Befreiungskämpfen, der Sozialismus in China, in Vietnam hat man die Franzosen geschlagen und so weiter und so fort und in Nordafrika, in Algerien hat man gesiegt, sie sagen, nee, Bullshit, das sind keine Siege, sondern das sind Niederlagen, die uns als Siege verkauft werden. Wir interessieren uns eher für das, was uns als Niederlagen verkauft wird, weil darin steckten partielle, vorübergehende Siege, die es zu retten gelte und sozusagen für künftige emanzipatorische Anläufe nochmal stark zu machen. Das ist für sie dann im Spanischen, spanischen Bürgerkrieg sind das dann eben sowas wie die Colonne Durruti oder die sozusagen die sofortige Übernahme der Produktion durch die katalanischen Anarchisten in Barcelona. Alles, was geschlagen wird, was zerlegt wird, was zermalmt wird von den Stalinisten oder von den Faschisten, ja. Sozusagen, sie haben den Blick auf die Geschichte, wo sind die Gesten der Leute, also an welchen historischen Punkten scheint etwas auf, was sozusagen, was darauf hinweisen kann, dass eben Übergang zu einer Herrschaft der Räte möglich sein könnte. Also sprich, also dass sozusagen die Produzentinnen oder die in der Gesellschaft Befangenen selber Herrinnen und Herren ihrer eigenen gesellschaftlichen Umstände werden können. Das heißt, ihr Blick geht auch noch weiter zurück. Er geht auf 1918 zurück. Er geht auf die Niederlage der Spartakisten in Deutschland zurück. Sie fangen an, sich für die rätekommunistischen Theorien zu interessieren, für das, was bei Lenin die Kinderkrankheiten des Kommunismus sind, also die holländischen Rätekommunisten, bestimmte Strömungen in Deutschland und auch in anderen Ländern. Ne? Das findet ihr Interesse da. Versuchen Sie erstmal die geschichtlich fast komplett vergessenen Sachen erstmal wieder auszugraben und sich anzueignen. Sie interessieren sich für Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein. Für den späten Lukács haben Sie sich dann nicht mehr so interessiert, aber dieser zentrale Text, der ja auch für die kritische Theorie dann in Deutschland und die spätere Frankfurter Schule ein sehr zentraler Text ist, wo sich die Leute überhaupt erstmal zusammentun, weil da eine Niederlage reflektiert wird. Die Niederlage des ersten Anlaufs 1918, 19, 20 und so weiter. Das interessiert sie. Und auf dieser Basis schreibt dann bezogen auf die sehr genaue Beobachtung auch der antikolonialen Kämpfe und in den sogenannten damals Entwicklungsländern oder später Dritte Welt genannten Ländern, schreibt dann Mustafa Kayati in einem Text, der heißt an die Adresse der Revolutionäre Algeriens und aller anderen Länder, dann gibt er nochmal einen Blick auf die Geschichte, der ein paar Sätzen zusammenfasst, wie sie da auf die Niederlagen schauen. Warum Algerien? De Gaulle ist 1968 seit 10 Jahren Kopf einer Präsidialdemokratie. Er hat sich 1958 in einem Coup sozusagen an diese Position gebracht, nämlich als Frankreich mitten im Algerienkrieg steckte. Nämlich sozusagen, es gab eine Unabhängigkeitsbewegung in Algerien, die FNL, und es wird geschätzt, dass in diesem Krieg ungefähr 2 Millionen Menschen zu Tode gekommen sind. Frankreich muss sich irgendwann zurückziehen aus Algerien. Und ein paar von den rassistischen französischen Siedlern in dem Land, also die da auch schon seit 150 Jahren oder so leben, wollen das nicht. Sie wollen weiterkämpfen, Algerien soll französisch bleiben. Sie gründen eine Organisation, die heißt OAS. Und das ist im Prinzip eine rechtsradikale, rassistische oder faschistische Organisation gewesen, die sozusagen bis zur letzten Patrone irgendwie Frankreichs Kolonie halten wollte. Und wir werden darauf zurückkommen, dass einer der französischen Generäle zu der Zeit in Algerien namens Massu nachgesagt wird, dass er mit diesen Putschisten sympathisieren könnte, weswegen er von de Gaulle nach Französisch-Sibirien verbannt wird. Französisch-Sibirien, damit sind jetzt nicht irgendwelche Inseln im Pazifik gemeint, sondern damit ist die französische Rheinarmee in Deutschland gemeint. Man meint einfach, da kann er keinen Schaden anrichten, da wird er dann hinverbannt. Wir werden nachher auf diesen Herrn Massu dann nochmal zurückkommen und sein Verhältnis zu de Gaulle. Jedenfalls, der Unabhängigkeitskampf der Nordafrika, also der sozusagen Algeriens, ist etwas, was auch in Paris fürchterliche Konsequenzen hat. Es gibt nämlich zum Beispiel für Nordafrikaner auf den Höhepunkt dieses Algerienkrieges ein Ausgehverbot in Paris. Also es gibt eine Sperrstunde, wo die Leute nicht auf die Straße gehen dürfen. Ne? Sie sind also praktisch die Nacht über sozusagen in ihren Wohnungen eingesperrt. Dagegen machen die Leute, machen Nordafrikaner in Paris eine Demonstration, und die Polizei und der CRS und die Armee benehmen sich so, wie sie das eigentlich aus sonst nur außerhalb des Mutterlandes, also jenseits des Mittelmeers tun. Das heißt, es sterben mehrere tausend Menschen, die sozusagen in die Seine geworfen werden oder erschossen werden oder totgeschlagen werden. Ne? Das ist so eine Sache, die wahrscheinlich auch eher unter dem Mantel der Geschichte eher nicht so häufig im Bewusstsein ist. Das ist auch eine Situation. Ne? 1958 hat sich de Gaulle sozusagen dann mit einer enormen Machtfülle zum Präsidenten gemacht. Situationisten erwarten, dass dagegen die Arbeiterbewegung irgendwie sofort antritt. Das ist eigentlich eine Bürgerkriegserklärung in Frankreich. Niemand rührt sich. Ne? Die KPF ist letzten Endes in erster Linie französisch und national orientiert, und andere Sachen interessieren sie nicht. Auch darauf werden wir im Laufe des Mai 68 zurückkommen. Jedenfalls, dieser Mustafa Kayati, ein Tunesier, der eben auch diese Studentenbroschüre geschrieben hat, und nebenbei später aus der Situationistischen Internationale ausgeschlossen wurde, weil er sich dann der DFLP angeschlossen hat nach dem Mai 68. DFLP war neben der PFLP einer der linken, in Anführungszeichen, Flügel der PLO. Dieser Mustafa Kayati schreibt, und wir kommen jetzt sozusagen auf das Geschichtsbild zurück, 1965 geschrieben: Der Zusammenbruch und das Zerbröckeln des von der internationalen kommunistischen Bewegung dargebotenen Bildes der Revolution folgt mit einer Verspätung von 40 Jahren dem Zusammenbruch der revolutionären Bewegung selbst. Die Zeit, die so die bürokratische Lüge zusammen mit der immerwährenden bürgerlichen Lüge gewinnen konnte, war für die Revolution verlorene Zeit. Die Geschichte der modernen Welt geht ihren Weg des revolutionären Prozesses weiter, jedoch unbewusst oder in einem falschen Bewusstsein. Überall soziale Auseinandersetzungen, aber nirgends ist die alte Ordnung in der Mitte eben jener Kräfte, die sie bekämpfen, ausgemerzt worden. Überall werden die Ideologien der alten Welt der Kritik unterworfen und verworfen, aber nirgends ist die wirkliche Bewegung, die den bestehenden Zustand aufhebt,

Da ist zum Beispiel die Geschichte der lettristischen und situationistischen Internationale. Und wir sind ja irgendwo jetzt, stecken jetzt gerade so im Mai 68 drin, nachdem wir jetzt so ein bisschen was über die Vorgeschichte gehört haben. Wir hatten ja schon gehört, in Nanterre sozusagen rebellieren Linke, Studenten, Anarchisten, alles Mögliche gegen die Art der Unterbringung dort. Also dass sozusagen Frauen, also Studentinnen und Studenten getrennt untergebracht sind. Und man muss vielleicht nochmal den Kontext sich ein bisschen anschauen, in dem da in Frankreich dann die Studenten anfangen, schlechte Laune zu bekommen. Nämlich, man hat es, also Nanterre ist eine Reformuniversität. Da sind zum Teil linke Professoren, linke Soziologen sind da am Start. Ja? Sozusagen viele Leute gehen da jetzt hin studieren, gerade in den geisteswissenschaftlichen Fakultäten, die sind aber total überfüllt. Also es ist tatsächlich so, dass irgendwie die ein x-faches überbelegt sind und die dementsprechend auch die Berufsaussichten für die Leute, die da studieren, nicht besonders gut aussehen. Das ist vielleicht noch so ein kleiner Faktor, der da mit reinspielt. Wir wollen uns jetzt mal von Maurice Brinton, einem englischen Rätekommunisten oder Anarchisten, der zu der Zeit in Paris war, mal kurz anhören, was er dann auf den Straßen sieht. Also, die Sache ist die, in Nanterre gibt es Ärger, dann gibt es an der Sorbonne, mitten in Paris, gibt es dann Ärger. Insgesamt kann man sagen, ich will das jetzt nicht allzu detailliert erzählen, die Geschichte, insgesamt kann man sagen, ein Minister wird beleidigt von Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit entschuldigt sich. Ein paar linke Studenten, Anarchisten, Trotzkisten und was sonst so rumfleucht, macht ein, sozusagen tut sich zusammen. Davor ist aber mit Daniel Cohn-Bendit und ein paar anderen Leuten ein Typ da unter anderem auch unterwegs, der heißt René Vienet. Und der steht den Situationisten in gewisser Weise nahe. Die Situation eskaliert. Also es gibt zur falschen Zeit die falschen Entscheidungen, ob ein Polizeieinsatz notwendig sein sollte oder nicht. Die linken Studenten stellen Forderungen auf, ziehen Forderungen wieder zurück. Es wird ein bisschen durchgesetzt, nicht durchgesetzt. Es ist eigentlich eher gerade so eine Situation, wo beide Seiten gar nicht so genau wissen, was sie machen sollen. Der Einzige, der klar hat, dass was jetzt irgendwie passieren sollte, ist de Gaulle. Der ist einfach autoritär und Antikommunist und sagt, wo immer irgendwie jemand die Rübe hebt, draufhauen. Der Modernisierung sich verpflichtet fühlenden Minister finden das keine gute Idee. Es gibt so, dann ist mal der der Ministerpräsident gerade in Rumänien, der keine Entscheidungen treffen kann. Es ist eigentlich eher eine chaotische Situation, in der sich langsam etwas hochschaukelt. Und zwar hochschaukelt bis zu einer Situation, wo Studenten sich im Hof der Sorbonne versammeln. Die Polizei umstellt die Sorbonne, die Studenten bekommen freien Abzug, bloß die Rädelsführer, die als letztes aus der Sorbonne rauskommen, die sollen dann doch mitgenommen werden. Was aber auch ein Missverständnis in der Polizeihierarchie, in der Befehlskette war. Das Ganze führt dann zu einer ersten großen Straßenschlacht. Und da die Polizei sich dort so aufführt, wie sie sich halt aufführt, führt das zu einer extrem schlechten Presse. Es ist außerdem so, und das ist ein anderer Faktor, der in die ganze Sache mit reinspielt, es gibt bereits Transistorradios. Und es gibt nicht nur den staatlichen Rundfunksender, sondern es gibt gerade zu der Zeit auch private Rundfunksender. Die versprechen sich auch eine Story von der ganzen Sache, sind mit ihren Aufnahmewagen irgendwie rund um die Szenerie, bekommen selber von den Cops aufs Maul. Also ihr könnt euch das ungefähr vorstellen wie letztes Jahr in Hamburg, ne, wo irgendwie ein Presseausweis eigentlich auch nur hieß, dass man weiß, wo man draufhauen muss auf der Polizeiseite. Die Übertragungswagen der Privatsender werden plötzlich irgendwie zu Speaker-Corners für ein paar von den etwas bekannteren linken Studentensprechern. Und so schaukelt sich eine Situation hoch, wo ein paar Tage hintereinander ständig Straßenschlachten stattfinden. Bevölkerung außenrum auch irgendwie überhaupt nichts dagegen hat, groß, wenn ihre Autos brennen, weil die CRS, also die die Spezialeinsatztruppen der Bullen, führen sich echt auf wie die Schweine, ne? Und sozusagen, es geht weiter. Irgendwann müssen die Gewerkschaften, also weil auch es gibt eine Lehrergewerkschaft, es gibt eine Erziehendengewerkschaft und so weiter, nicht nur eine Studentengewerkschaft, die Sorbonne wird gesperrt und daraufhin müssen jetzt auch die Gewerkschaften irgendwie und die linken Parteien irgendwie an den Pott kommen, die eigentlich eher das Kalkül haben, die kommunistische Partei möchte gerne Anerkennung haben. Die wollen einfach irgendwie mitten im Kalten Krieg in einem westlichen Land irgendwie als ernsthafter Faktor wahrgenommen werden. Diverse demokratische, linke, rechte, konservative und so weiter Parteien, denen geht langsam de Gaulle auf die Nerven, weil der wird langsam senil, ne? Der ist also schon Mitte 70 und irgendwie nicht mehr so ganz ernst zu nehmen. Es gibt also unterschiedlichste Interessen, die dazu führen, die Studenten nicht sofort irgendwie fertig zu machen. Dann gibt es aber auch Interessen, die sie fertig zu machen. Es gibt Interessen daran, am Stuhl von de Gaulle zu sägen und so weiter und so fort. Also wir haben ein munteres kleines Chaos an Interessen. Und in dieser Situation jetzt, nachdem die Sorbonne geräumt wurde und man sie nicht betreten darf, und ein paar Leute verhaftet worden sind, treten jetzt die Gewerkschaften in den eintägigen Streik. Die Sache hat einen Haken, nämlich viele Belegschaften sind schon, bevor die Gewerkschaften sagen, jetzt dürft ihr endlich mal streiken, Leute, haben die schon angefangen zu streiken. Und gerade auch viele von den jüngeren Arbeiterinnen und Arbeitern, die in den Tagen davor auch schon das irgendwie ziemlich cool fanden, mit den Studenten zusammen sich mit den Bullen zu hauen, sind und eigentlich auch auf Arbeiten nicht so richtig Lust haben, weil zu der Zeit, weil sie lieber Rock'n'Roll oder Beatmusik hören wollen oder was auch immer, sozusagen, es gibt viele Einflüsse dafür, dass irgendwie die Leute, viele Gründe dafür, warum die Leute ihrem Schicksal bis zum Lebensende am Band zu stehen, irgendwie nicht besonders hoffnungsfroh entgegenblicken. Es gibt also es entsteht langsam so ein Dampfkessel, wo sehr viele jüngere Arbeiter und Arbeiterinnen irgendwie sehr schnell dabei sind, irgendwie zu streiken. Und es hat ja auch schon ein paar vor 68 ein paar wildere militante Streiksachen gegeben und Betriebsbesetzungssachen. Das alles kommt jetzt zusammen und gibt es eine Eskalation der Situation, nämlich das wird kein eintägiger Generalstreik bleiben, sondern überall wird angefangen, die Fabriken zu besetzen. Und zwar nicht nur in Paris, sondern auch in der Provinz, in kleineren Städten und so weiter und so fort. Und zwar, die Kurve geht so. Das heißt, irgendwie jeden Tag hat man ungefähr eine Verdoppelung von den ganzen Sachen. Nach 10 bis 12 Tagen ist das Land lahmgelegt. Also sozusagen, es wird alles bestreikt, Betriebe sind besetzt, die Energiewerke streiken irgendwann, sondern auch die Arbeiter in den Atomkraftwerken streiken, also es entwickelt sich irgendwie ein sehr munteres Chaos und so, dass auch zum Beispiel bestimmte Teile der Staatsfunktion nicht mehr richtig wahrgenommen werden können. Also, weil alle Sektoren zunehmend sich diesem Streik anschließen. Also die Telekommunikation bricht teilweise zusammen. Die Frage irgendwie, wie die Versorgung der Städte läuft, wird irgendwie nach ein paar Wochen auch eine relevante Frage. Ja? Diese Dynamik aber, die aus dem Nichts, oder fast aus dem Nichts irgendwie, im Prinzip nur, weil ein, zwei Forderungen der Studenten zwischendurch dann doch nochmal erfüllt wurden, weil man dachte, dann hat man jetzt Ruhe, ne? Führt nicht dazu, dass sich die Situation beruhigt, sondern dass alle sagen, ach, so einfach ist das mit unseren Forderungen, na, das können wir jetzt auch.

chaotischen Ausbruch von Gedanken, Ideen und Plänen, die unter solchen Umständen freigelassen werden, zu kritisieren. Berufsrevolutionäre und kleinbürgerliche Philister kritisierten nach Herzenslust herum. Aber auf diese Weise enthüllten sie nur, wie sehr sie noch der Ideologie einer vergangenen Epoche verhaftet waren und wie wenig sie imstande waren, diese hinter sich zu lassen. Sie vermochten nicht, die unerhörte Bedeutung des Neuen zu erkennen, nicht die Bedeutung von all dem, was in ihrer eigenen voreingenommenen Begrifflichkeit nicht erfasst werden konnte. Dies Phänomen zeigte sich immer wieder, wie es wohl zweifellos in jeder wirklich großen historischen Umwälzung gewesen ist. Bei Tag und Nacht war jeder Hörsaal überfüllt, Schauplatz ständiger leidenschaftlicher Diskussionen über wirklich jedes Thema, das jemals das menschliche Dasein beschäftigt hat. La Revolution mexicaine, Villa y Zapata. La Revolution espagnole, Asturie, 1934. L'insurrection de Vienne. La guerre des paysans, 1525. La Révolution spartakiste. La Révolution congolaise. Les jacqueries. Les révolutions inconnues. La Révolution anglaise. Les mouvements communalistes, les enragés, la fronde, la chanson révolutionnaire, études et anthologies, Kronstadt, bolchevisme et trotskisme, l'église et les hérésies, les socialismes, socialisme et sous-développement, la cybernétique et le pouvoir, l'État, les origines de l'islam, thèse sur l'anarchie, thèse pour une solution finale du problème chrétien, le monde des spécialistes, de la démocratie, les internationales, de l'insurrection, problème et théorie de l'autogestion, partis et syndicats, de l'organisation des mouvements révolutionnaires, critique du droit civil et du droit pénal, les sociétés non industrialisées, thèse sur l'utopie, éloge de Charles Fourier, les conseils ouvriers, le fascisme et la pensée magique, Raoul Van Eggen, international situationniste, numéro 10, mars 1966. Zuletzt habt ihr jetzt gerade sozusagen etwas von Raoul van Eggen gehört. Auch er war ein Mitglied der Situationistischen Internationale. Er war Belgier, sein Vater war Eisenbahner, der in der Resistance auch gekämpft, also in der Resistance organisiert war. Und er war so 1960 auch Mitglied der Situationistischen Internationale geworden, die in dieser Zeit angefangen hat, sich von ihrem Künstlerflügel zu trennen. Oder es hat sozusagen die Leute, die mit dem Namen Situationisten eher sozusagen als Künstler reüssieren wollten, wurden sozusagen ausgeschlossen. Und das heißt, die Situationistische Internationale hat sich in der Zeit mehr jetzt von so einer Künstlerinternationalen eher zu so einer Kritik, Ideologie-Kritik-Gruppe entwickelt. Raoul van Eggen hat in einer Zeitschrift der Revue Internationale Situationisten, einer Ausgabe, mal so einen kurzen Aufriss gemacht, mehr oder weniger einen Notizzettel, den er da gerade nochmal vorgelesen hat, worum man sich eigentlich alles bemühen müsste, also sozusagen was für Sachen aus einer Geschichte der Emanzipation, der Kämpfe und so weiter, man sich das, was man sich eigentlich nochmal alles angucken müsste. Die meisten Punkte waren dann sozusagen aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, aber nicht nur, was er da gerade eben aufgezählt hat. Und vielleicht ist es nochmal ganz interessant bei Raoul van Eggen, der 1967 ein Buch veröffentlicht hat. Wir hatten ja schon gehört, es gab 1966 diese Broschüre über das Studentenelend. 1967 haben zwei Mitglieder der Situationistischen Internationale jeweils ein Buch veröffentlicht. Das war einmal Guy Debord, Die Gesellschaft des Spektakels, darauf werden wir nachher noch zurückkommen. Und Raoul van Eggen hat ein Buch veröffentlicht und was auch einen großen Einfluss hatte, da, ihm ging es eher dann sozusagen wirklich um das Elend, als weniger um Kategorien, sondern ihm ging es eher um das Elend des Alltagslebens, also die Selbstzurichtung der Menschen, das Unglück und so weiter unter der herrschenden Form der Warenproduktion. Und Raoul van Eggen hat vor wenigen Jahren mal, also er hat auch ganz viele vitalistische Züge und viele Momente, die echt nicht so toll sind, aber er ist dann auch nach 1970 dann auch ausgeschlossen worden. Aber Raoul van Eggen hat wie ich finde, in einem Interview vor wenigen Jahren so ein paar ganz interessante Sachen gesagt, was für einen Blick die Leute auf historische Niederlagen hatten. Also sozusagen, wie historisierend ihr Blick war. Das möchte ich euch mal ganz kurz vorstellen. Dazu hören wir jetzt einfach ein bisschen Musik, damit ihr euch mal wieder ein bisschen entspannen könnt. Und zwar hören wir ein ganz tolles Lied, auch von Christiane Rösinger, aus ihrer Zeit, nachdem sie, wo dann Britta als Band schon nicht mehr existiert hat. Das Lied heißt Verloren. Für mich persönlich ist es eines der treffendsten Lieder über das deutsche Proletariat. So verbogen und verzogen, so verlogen und verschoben, so verschoben, so verhaltensgestört, so verquer und verquollen, so verzerrt und verschwollen, so verkommen, so verschwommen, so verkehrt, so verbiestert und verbissen, so verbittert und verknittert, so verwittert und verzittert und verbohrt, so verschreckt und verschleppt, so verdeppt und verzeckt, so verschworen, so verkoren, so verloren, so verdorben und behindert, so verhetzt und verwildert, so verwaltet und veraltet und verplant, so verdrückt und verrückt, so verwirrt, so verjährt und vergehrt und verarmt, so verwüstet und verdüstert, so verhundet und verwundet, so verglommen, so verronnen, so verschuppt, so verschlissen und verrissen, so verbissen und verschissen, so verkniffen und verhindert und verdruckst, so verstört und versteinert, so verklemmt, verallgemeinert, so verspannt und verwüstet und verkommt, so vernietet und vernagelt, so verregnet und verhagelt, so verbrochen und verkrochen und verstopft, so verroht und verrottet, so verranzt und verspottet, so verhalst und verbeulst und verbohrt, so verblüht und verglüht, so verhunzt und verschrunzt, so verschleimt und verkeimt und verspurt, so verknarzt und verharzt, so verlodert und vermodert, so vergiftet und vernichtet und vergilbt, so verlassen und verdauert, so vermauert und versauert, so verzottelt und vertrottelt und vermilbt, so verkorkst und verletzt, so vermiest und verschreckt, so verhätschelt und vertätschelt und verbrannt, so vergeizt und verheizt, so verblendet und verwendet, so verstaubt und versauert und verstrahlt. Ja, so viel mit dem Stück Verloren von Christiane Rösinger. Wir sind ja gerade noch mittendrin. Wie geht's denn eigentlich mit eurer Konzentrationsfähigkeit? Wird euch das zu lange oder so, sollen wir mal ein Päuschen machen? Oder wollt ihr jetzt lieber das traurige Ende gleich hören? Wie ist es denn so? Lüften, ja. Ah, das ist doch eine Idee. Ja, ich hatte ja bereits vorhin schon angedeutet, also dass es eine Situation war, in der tatsächlich die staatliche Seite zunehmend die Kontrolle verlor, also bis zu dem Punkt, wo de Gaulle dann sich absetzt für kurze Zeit, weil tatsächlich die Streikbewegung oder diese Fabrikenbesetzungsbewegung, wo dann eben nach Ende Mai dass ungefähr, so man schätzt, so 9 bis 10 Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter sind in Frankreich in einem wilden Generalstreik. Also erstmal von der Qualität wie von der Quantität her etwas, was man jetzt auch nicht jede Woche irgendwo hat. Und sozusagen das Interessante ist jetzt eigentlich, ihr habt ja gerade schon ein bisschen was gehört von dieser Atmosphäre an der besetzten Sorbonne, also der Staat Also die Regierung war zurückgerudert, die Studenten nehmen sich dann die Sorbonne und es entsteht dort etwas sehr Lebendiges. Also das, wovon auch Leute, die das miterlebt haben, sozusagen in den Rest ihres Lebens gezehrt haben, wo es sozusagen eine Atmosphäre war, wo also ein wirklicher Dialog da war, also sozusagen eben nicht der Monolog der Ware, sondern wo tatsächlich alles, was an Erfahrung, an Erleben in jedem da war, eben auch zur Sprache kam und diskutiert und kritisiert wurde. Da kamen auch viele Leute aus den besetzten Fabriken hin. Tatsächlich war es umgekehrt, aber nicht ganz so einfach, denn die Studenten wollten eigentlich auch tatsächlich, oder die revolutionären Studenten wollten tatsächlich auch mehr Kontakt haben mit den Leuten, die die Fabriken besetzt hatten, denn es lag etwas in der Luft und das wurde gerade von den, sagen wir mal, situationistisch inspirierten, von situationistischen Kritik inspirierten Elementen auch sehr stark vorangetrieben, nämlich, ja, jetzt hat man die Fabriken besetzt, also will der Generalstreik, man weiß eigentlich gar nicht für wie lange oder was jetzt eigentlich los ist. Was müsste denn eigentlich der nächste logische Schritt sein? Der nächste logische Schritt müsste ja sein, dass man da nicht nur rumsitzt, sondern anfängt, und das wäre jetzt die interessante Frage, wie das gehen soll, in dem Moment, wo man sich sozusagen der wichtigsten, in sozusagen fast aus dem Nichts sich der wichtigsten ökonomischen Ressourcen, der wirtschaftlichen Basis eigentlich sozusagen bemächtigt hat. Was macht man denn dann jetzt eigentlich damit? Sitzt man da rum und wartet auf irgendetwas? Oder eigentlich müsste es eine Art Rätebildung geben. Also eigentlich müsste jetzt irgendetwas passieren, wo so wie einzelne Fabriken, die das Startsignal gegeben hatten, so jetzt wird nicht nur gestreikt, jetzt wird auch besetzt und nicht nur für einen Tag, jetzt müsste es eigentlich auch etwas geben und das lag in der Luft und dafür haben dann zum Teil modernere Druckereien in Paris dann auch nicht gestreikt, sondern solche Plakate produziert, also so genau so einen Anfang gemacht, nämlich die Produktionsmittel in die eigenen Hände genommen, aber eben nicht als selbstverwaltete Warenproduktion, sondern eben, weil die Leute, die dort arbeiten, also da dort in den Fabriken saßen, der Meinung waren, dass das eine gute Sache ist, wenn man das produziert. Es wurden Plakate produziert von dem Rat zur Aufrechterhaltung der Besetzungen. Der Rat zur Aufrechterhaltung der Besetzungen, das waren die Leute, die sich aus der besetzten Sorbonne irgendwann zurückgezogen haben, weil sie meinten, dass sie es nicht so nett finden, dass die ganzen Ressourcen der Sorbonne eigentlich von linken Rackets belegt sind. Das heißt, die Lautsprecheranlage hatten die einen Parteikader, das andere machten die anderen und so weiter. Das heißt, es sozusagen, man hatte eigentlich nicht wirklich eine Form von also von Ressourcen zur Verfügung. Die Leute ziehen sich zurück, weil sie es auch nicht abkönnen, dass da Stalinisten rumrennen, machen sozusagen eine eigene Struktur auf, den Rat zur Aufrechterhaltung der Besetzung und agitieren ganz gezielt mit ästhetischen Produktionen, also mit Plakaten oder mit Texten, in die Richtung, dass sich das Gerücht doch verbreiten soll, dass die Idee sich verbreiten soll. Der nächste logische Schritt müsste jetzt eigentlich Rätebildung sein, müsste eigentlich bedeuten, dass man nicht nur da passiv rumsitzt in den besetzten Fabriken, sondern sich anfängt, miteinander ins Verhältnis zu setzen, wie man eigentlich entsprechend den Bedürfnissen jetzt sozusagen diese Maschinerie auch in Gang setzen könnte. So, das ist etwas, was in der Luft liegt in diesem Moment, wo es aber sehr schwer fällt, eigentlich dann wirklich in den Dialog zu treten, ist, dass gerade die großen Fabriken und die Fabriken, wo die Arbeitenden eigentlich traditionell sehr stark gewerkschaftlich organisiert sind, dass die praktisch von den Gewerkschaften fast wie Festungen behandelt werden. Das heißt, sie stehen an den Toren, ne, und lassen die Studenten oder die Leute, die da halt rein wollen, um zu reden, nicht rein. In die Sorbonne kann jeder rein, aber in die Fabriken kommt fast niemand rein und vor allem nicht in die großen. Das ist etwas, was tatsächlich dann auch wirklich den Dialog, also dass irgendwie die Diskussion der Fragen, wie geht man denn jetzt vor und was macht man, enorm behindern. Und es gibt immer wieder Versuche, Demonstrationen zu den großen, also aus dem Quartier Latin, Demonstrationen zu den großen Fabriken, zu den wichtigen Orten zu machen. Und da hat man dann sozusagen dann Schlägertrupps von der CGT rumstehen, ne, die dann so ne, von der großen Gewerkschaft, von der Kommunistischen Partei, die dann halt dafür sorgt, dass die Leute hinter den Toren bleiben und die anderen vor den Toren. Dazu könnte ich euch auch wahnsinnig hübsche Tondokumente vorspielen, aber ich glaube, ich kürze es jetzt einfach mal ganz kurz ab, weil nachreichen kann ich immer noch Sachen und ganz viele Sachen sind noch gar nicht angesprochen, eher vielleicht was für die Diskussion. Die Sache eskaliert also. Es gibt in der letzten Woche des Mai gibt es diese Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Regierung und Unternehmerverbänden. Damit sozusagen geht der CGT-Vorsitzende mit stolz geschwellter Brust in eine der größten Fabriken rein und wird ausgepfiffen. Die Leute wollen weiter streiken. Ne? Also so. Es funktioniert also offensichtlich nicht mit dem, was ich schon angesprochen hatte, dass man ja die allgemeine Unzufriedenheit, das allgemeine Unglück nur in ein paar Zahlen übersetzen muss und dann wird man schon zu einem Deal kommen. So, also das Land ist in kompletter Lähmung. Es wird in allen Sektoren gestreikt, in Atomkraftwerken nehmen irgendwann die Arbeiter wieder die Arbeit auf, weil sie auch eher der Meinung sind, dass das vielleicht keine so blöde Idee ist, das zu tun. Und direkt langsam aber sicher lösen sich staatliche Strukturen auf. Also es gibt tatsächlich noch Militär und Polizei, ja. Aber die Befehlsketten der verschiedenen staatlichen Strukturen laufen schon nicht mehr richtig, weil die laufen natürlich über bestimmte Kommunikationswege und diese Kommunikationsmittel werden eben auch bestreikt. Der Fußball wird bestreikt. Es wird alles besetzt. Überall, wo Leute tätig sind, fangen sie an, irgendwie Kritiken an dem, was sie bisher gemacht haben oder in dem Bereich machen sollten, zu entwickeln. So, der Fußball den Fußballern heißt das irgendwie in einem Flugblatt von Fußballprofis. Und so weiter und so fort. Eine allgemeine Tendenz zur Auflösung auf Seiten der Regierung macht sich breit. De Gaulle ist komplett verzweifelt. Weiß echt nicht mehr, was er machen soll und überlegt allen Ernstes, das kann man irgendwie wunderbar nachlesen in diesem Buch von so einem linkskatholischen Historiker, Wilfried Loth, das ist ein De Boer-Biograf, der sozusagen aus so einer eher bürgerlichen Sicht nochmal die ganzen Entwicklungen im Mai 68 beschreibt. Wilfried Loth heißt der, fast eine Revolution, ist ein super Buch und der De Gaulle kann nicht mehr. Also der ist echt fertig mit Nerven so überlegt, da seine Mutter aus Irland ursprünglich stammt, ob er nicht einfach irgendwie alles fallen lässt und sich jetzt irgendwie nach Irland absetzt und sollen die doch einfach ihren Scheiß machen und seinen Ministern traut er auch nicht mehr, weil irgendwie kriegt er schon mit, dass irgendwie verschiedene gaullistische Parteien und auch die Sozialisten miteinander kungeln, wie denn eine Regierung nach ihm aussehen könnte und so weiter und so fort. Also ihm macht das Leben einfach keinen Spaß mehr. Er setzt sich dann mit seiner Frau, dem Familienschmuck, seinem Schwiegersohn und noch ein paar anderen Leuten in drei Hubschraubern dann nach, wir kennen den Ausdruck ja jetzt schon, nach Französisch-Sibirien ab, nämlich nach Baden-Baden. Und sozusagen, weil er möchte zumindest wissen, ob wenigstens die Truppen, die sozusagen in Deutschland stationiert sind, falls es doch nochmal nötig sein sollte, einfach in Frankreich die Drecksarbeit machen werden, um irgendwie das streikende Pack abzuräumen und diese ganzen Unruhestifter. Und er landet da bei General Massu, von dem hatte ich euch ja vorhin schon erzählt. Das Verhältnis war in den Jahren davor nicht immer das Beste gewesen, aber Massu ist natürlich vor allem eins, irgendwie ein Antikommunist und ein Nationalist. Und insofern spricht dann Massu eine Stunde lang auf de Gaulle ein und sagt, Mon General, die Nation braucht sie. Sie dürfen jetzt nicht irgendwie Frankreich fallen lassen und so weiter und so fort. So aufgebaut, denkt de Gaulle, naja, dann mache ich es vielleicht doch wieder. Oder nochmal und daraufhin hält er dann eine Rede, wo die Stalinisten, wo die bürgerlichen Parteien, wo fast alle eigentlich schon erwartet hatten, sozusagen die bestehende Regierung wird jetzt einfach zerfallen, danach wird es eine linke Regierung geben und dann wird sozusagen die die ganze Entwicklung, also diese ganze sozusagen vorrevolutionäre Situation irgendwie dann auf einer anderen Ebene nochmal weitergehen oder sich irgendetwas finden. Ne? Also sozusagen die KP steht schon fast in Steigbügeln. Ne? So, und de Gaulle sozusagen fliegt dann zurück nach Paris aus Straßburg, also nachdem ihn Massieu eine Stunde bearbeitet hat, werden die Hubschrauber wieder umgedreht, das geht zurück nach Frankreich und de Gaulle hält dann eine Rede, wo er sagt so, ja, also mit mir ist weiterhin zu rechnen, ich schlage ein paar soziale Reformen vor, etwas mehr Selbstbestimmung, das ist doch das, was die Arbeiter die ganze Zeit fordern, dass sie irgendwie nicht mehr so paternalistisch behandelt werden und im Übrigen mit mir ist zu rechnen, ich werde hier die Ordnung aufrechterhalten, ne? Und es wird demnächst Wahlen geben. So. Das ist ein Signal für den Teil der französischen Bevölkerung, über den wir jetzt die ganze Zeit überhaupt noch nichts gehört haben, nämlich die Konservativen, die Rechten, also bis hin zu den Faschisten, das Kleinbürgertum, die Großbourgeoisie. Für die ist das ein Signal, er ruft zu einer Demonstration auf, ne? Und die größten Demonstrationen, die man in Paris irgendwie in diesen Maitagen gesehen hat, das waren vielleicht 200.000, 250.000 Leute. Jetzt steht das saubere Frankreich auf, nachdem de Gaulle irgendwie zeigt, dass er seinen Posten hält. Und da sind dann 400.000 Leute auf den Straßen. So, das ist der Kipppunkt in der ganzen Geschichte. Und also nachdem all das nicht erreicht wurde, wovon ich gerade schon mal angefangen hatte zu reden, in dieser aufgeladenen Situation, wo die Regierung wirklich zerfällt, zu sowas wie Rätebildung zu kommen oder in irgendeiner Form etwas hinzubekommen, was das Vakuum in dieser Situation dann, also die wirkliche Macht, also die Leute haben die Fabriken schon in den Händen, ne? Sie benutzen sie nicht, ne? Also sozusagen, wo eigentlich sozusagen wirklich alles also da ist, ne? So, aber vieles eben nicht da ist. Darüber wäre vielleicht dann in der Diskussion dann eher zu reden, was dann nicht da war, auf einer Bewusstseinsebene oder was auch immer. Sozusagen ist das der Kipppunkt. 400.000, sozusagen das gute Frankreich geht auf die Straße, das saubere Frankreich geht auf die Straße. Und danach ist nur noch zurückrudern. So, an dem Punkt fängt dann die KP an und die CGT massiv in den Betrieben irgendwie die Leute entweder zu überreden oder einzuschüchtern. Und wo sie das nicht schaffen, erledigt das dann die Polizei, dass diese Streikbewegung gebrochen wird. Und das ist ein Prozess, der über mehrere Wochen geht. Es gibt solche tollen Szenen, wo die Arbeiter dann sozusagen unter den Klängen der Internationale von ihren kommunistischen Gewerkschaftschefs dann wieder an den Arbeitsplatz zurückgebracht werden. Es gibt auch Sachen, wo sozusagen nochmal die Militanten, Studenten, Revolutionäre und so weiter, sozusagen sich auch tagelange Feldschlachten nochmal mit der Polizei liefern, wo es um große Betriebe geht, die von den Arbeitern nicht kampflos aus den Händen gegeben werden. Aber es ist klar, sozusagen die Luft ist raus. Also sozusagen, es wird nochmal von den militanteren Elementen versucht, die Sachen nochmal zu drehen, aber die Sache ist eigentlich durch. Stück für Stück wird wieder zur Arbeit zurückgegangen. Stück für Stück stellt sich die Versorgungslage wieder her. Benzin war ein großes Problem in den Wochen davor gewesen. Das heißt, man hat entweder Benzin aus anderen Tanks geklaut oder man hat sich eben zu Fuß bewegt in der Stadt. Es stellt sich langsam wieder die Normalität her. So, und Stück für Stück über mehrere Wochen wird diese gewaltige Streikfront, dieser wilde Generalstreik, der fast aus dem Nichts gekommen ist, ja, der eigentlich keine wirklichen ökonomischen Gründe hatte oder so, oder wird sozusagen dann Stück für Stück Salami-Taktik-mäßig irgendwie Stück für Stück in Scheiben geschnitten und eingedost. So. Bis dann Mitte, Ende Juni dann die Ruhe und die Ordnung wiederhergestellt ist. Es gibt Wahlen. Das, was sich die Linken versprochen hatten, passiert nicht. Die werden bald abgeschlagen. De Gaulle wird im Amt bestätigt. Und das war's dann erstmal scheinbar in Frankreich. Ne? So, also das ist jetzt mal irgendwie die Rough Version von der ganzen Sache. Ich kann euch da später gerne noch ein bisschen mehr erzählen. Das Interessante aber natürlich hier für uns ist sozusagen, was ist das Bild von 1968 und was war diese, also diese halbe Revolution eigentlich, die da passiert ist und was sozusagen, ich habe ja immer wieder so Bilder gezeigt von Graffitis und so, die Paris ist voll von Graffitis, von Plakaten und so weiter, was eben jetzt nicht nur irgendwie die paar Situationisten, die im Komitee zur Aufrechterhaltung oder im Rat für die Aufrechterhaltung der Besetzungen tätig sind, zusammen mit ein paar wütenden Ex- oder Pseudostudenten, den Orangés, die von Anfang an die Sache eskaliert haben im Mai, und dann noch ein paar Arbeitern, ein paar Schülern und was da halt noch so rumrannte, vielleicht 40 Leute, ne? Sondern die Stadt war voll mit Parolen und die Stadt war voll mit Flugblättern und Plakaten. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade hier verrutscht. Ja, genau. Sozusagen, was war das da eigentlich? Also kann man das wirklich sagen, dass es sozusagen eine moderne, revolutionäre Kritik in der Lage sein kann, unter bestimmten Bedingungen und sagen wir mal auch mit Zufall und mit spielerischen, also mit einem ausgeprägten Spielbein, eine moderne kapitalistische Gesellschaft, die sozusagen nicht an ökonomischen Friktionen gerade zu leiden hat, die zu erschüttern. Ne? Das ist eigentlich die Geschichte des Mai 68. Und natürlich findet das nicht im luftleeren Raum statt, ne? Eben von Tokio bis Rio de Janeiro und von Mexiko bis Berkeley und so weiter und so fort. Ne? Es ist etwas da, es ist eine Unzufriedenheit zu der Zeit in der Gesellschaft da, eine subkutane. Und es gibt, und es hat nicht nur diese Leute waren das, aber es hat Leute gegeben, die sozusagen in der Lage waren, eine Kritik der politischen Ökonomie und eine Kritik der libidinösen Ökonomie und so weiter und so fort, eine Kritik, die sozusagen keinen Lebensaspekt des modernen Lebens in diesen Nachkriegsgesellschaften sozusagen unbeachtet und nicht und sozusagen die alle Aspekte versucht hat, unter den Hammer zu nehmen, also tatsächlich versucht hat, in einem Hegel-Marxischen Sinne einen Begriff von Totalität irgendwie zu entwickeln, ja, das ist eigentlich das sozusagen das wirklich Interessante daran. Ne? So. Ich kann hier an der Stelle jetzt mal stehen bleiben. Ihr wisst ja jetzt, wie der Mai 68 ausgegangen ist. Sonst würden wir hier heute Abend auch nicht sitzen müssen, wenn die Sache gut ausgegangen wäre. Man könnte noch über die SI reden, die sich dann also sozusagen eigentlich auch mit dem 68 sozusagen an ihre Grenzen gestoßen ist, dann auch tatsächlich viel publik wird in Zeitungen, Presse, Fernsehen, Regierungserklärung und so weiter. Das waren jetzt die Revolutionsspezialisten, die uns diese Scheiße eingebrockt haben. Und sozusagen mit ihrem Sensorium dafür, was Rekuperation ist, sozusagen haben sie dann ein Problem. Also sozusagen, sie sind auch ziemlich angewachsen in diesen Maiwochen. Ja? Es sind viele Leute bei ihnen gelandet. So. Und jetzt werden plötzlich irgendwie Diskussionen geführt, wir müssen eigentlich die Kritik der politischen Ökonomie wieder aufnehmen. Wahnsinnig viele Leute werden ausgeschlossen. 1972 machen Guy Debord, über den ich gleich noch ein paar Sätze verlieren werde, und Franco Sanguinetti, ein Italiener, den Laden dicht, weil sie sagen, die Existenz unserer Gruppe ist im Prinzip mittlerweile zu einem Hindernis geworden für weitere revolutionäre Entwicklungen, weil wir sozusagen das Role Model abgeben als Revolutionsspezialisten, und zu der Zeit gehen beide davon aus, dass die Entwicklung in Italien das, was in Frankreich als hoffnungsvolles Versprechen angefangen hatte, weit übertreffen würde. Wenige Jahre später, nachdem das mit Italien ja nichts geworden ist, sozusagen nochmal der Blick auf Portugal, auch eine Sache, die noch relativ, die ziemlich unentdeckt ist eigentlich, was da sozusagen auch an Form irgendwie der Assoziation stattgefunden hat in einem revolutionären Prozess. So, und dann fadet Debord auch langsam so weg. 1994 bringt er sich um. Die SI wird 1972 aufgelöst. Und ja, so. Guy Debord ist vielleicht deswegen nochmal interessant. Ich hatte ja gerade von Raoul Verneichen gesprochen. Guy Debord hat ein Buch geschrieben, das ist in so 200 Paragraphen verfasst, Die Gesellschaft des Spektakels, als sozusagen 100 Jahre nach dem ersten Band des Kapitals erschienen, und ist tatsächlich ein Versuch, ein Versuch, nochmal eine, sozusagen eine umfassende Totalität, also eine Totalität ansetzende Kritik der modernen warenproduzierenden Gesellschaft auf der Höhe ihrer Zeit zu liefern, also einer spektakulären Gesellschaft, wo, ich möchte jetzt nicht alle Thesen wiedergeben, ich möchte es irgendwie nur so in einem Halbsatz sagen, wo sozusagen sozusagen der Warenfetischismus sozusagen in einer bildlichen Form sozusagen die Gesellschaft beherrscht. Also sozusagen als, das ist also keine Medienkritik oder so etwas, was de Boer da macht, und das ist die, auch die Essenz der theoretischen, des theoretischen Wirkens der SI meiner Meinung nach, sondern wo er, wo man im Prinzip auch nachweisen kann, dass sozusagen das Bildhafte in der Ware, in den Spiegelverhältnissen, bis hin dann in den Warenfetisch, den Kapital, Geld, Arbeitsfetisch und so weiter, dass dieses bildliche Moment ab einem bestimmten Moment kapitalistischer Entwicklung, nämlich da, wo es tatsächlich auch eine bilderproduzierende Industrie entsteht, nämlich die Kulturindustrie, aber nicht nur das, aber sozusagen, wo es sozusagen das, das Erleben, die Wahrnehmung, also sagen wir auch der Verblendungszusammenhang, ja, sozusagen eine sozusagen wirklich materielle Basis hat in der, sozusagen in der Ideologieproduktion, in der gesellschaftlichen Bilderproduktion, wo sozusagen nur noch Bilder als sozusagen spektakuläre Emanation von der wahren Form sozusagen den Menschen gegenübertreten, so, und sie beherrschen. Also es ist jetzt, wie gesagt, keine Medienkritik. Ich versuch jetzt auch nicht, das ganze Buch wiederzugeben, aber sozusagen, er versucht im Prinzip das, was er bei Marx als Warenfetisch gefunden hat, irgendwie weiterzudenken auf der Höhe dessen, wie eben verkehrte Vergesellschaftung 100 Jahre später sozusagen funktioniert. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal hier einen Bruch. Ich habe noch wahnsinnig viel Material, Musik, tolle Audiosachen. Ich möchte einfach nur aufhören, sozusagen, um ein bisschen diesen munteren Abend noch ein bisschen melancholisch zu machen, mit einem kleinen Film, der geht auch nur 10 Minuten, der heißt La Reprise du Travail aux Usines Vendaires. Und das ist ein Film, den so ein paar Leftist-Filmstudenten, die mit einer Kamera und einer Filmrolle unterwegs waren, in den traurigen Tagen im Juni 1968, als überall die Streikfront bröckelt und überall die Leftist-Funktionäre den Leuten sagen, hey, was wollt ihr denn, wir haben doch gewonnen, wir gehen jetzt einfach wieder schön arbeiten, überlasst uns den Rest, wir klären das dann mit dem Staat und mit den Lohnerhöhungen, wo sie in einer Fabrik sind, das ist eine Batterienfabrik, eine belgische Batterienfabrik in Paris, Schweinebedingungen, irgendwie kann man, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer Batteriefabrik gearbeitet hat. Ah, okay. Es gibt Netteres. So, es ist auf Dauer nicht wirklich gesundheitsfördernd, womit man es da so zu tun hat. Über diesen Film, den wir jetzt gleich sehen werden, hat jemand einen Film gemacht 1996, der heißt La Reprise. Filmemacher hat sozusagen knapp 20 Jahre später versucht, die Leute, die wir jetzt in dem Film sehen werden, nochmal alle aufzufinden und zu schauen, was aus ihnen dann geworden ist in den knapp 30 Jahren seitdem. Und er findet sie alle, bis auf die Frau, die da jetzt dann euch wahrscheinlich dann im Gedächtnis bleiben wird, soweit ihr den Film noch nicht gesehen haben solltet. Der Film ist französisch Original, ich habe mir erlaubt, serbo-kroatische Untertitel dafür auszuwählen. Ist das okay mit euch? Geschätztes Publikum, das habe ich natürlich nicht gemacht, sondern ihr bekommt natürlich englische Untertitel, wie sich das gehört. Dans la matinée du 10 juin 1968, après trois semaines de grève et occupation d'usine, des ouvriers de Vendaires à Saint-Ouen, réunis par leur patron, ont voté la reprise du travail par 560 voix contre 260. Le jour même, à 13h30. Voyez les ouvriers de la maison, entrez s'il vous plaît. Non, c'est pas marrant. L'ouvrier répond. gagne pas le pli. Ça sera enregistré, ça? Oui, je travaille chez mon père, justement. Doucement, doucement. Là, ça a l'air. Le temps de foule, vous l'avez mis en échec tous les plans. Hein? Bon, on n'a peut-être pas obtenu tout ce que tu pouvais rêver, c'est peut-être pareil. On n'a rien, on est tombé à la voie de vacances. C'est un gars qui est fort, il a reculé. Mais oui, Dieu, il a reculé. Il est tellement. Il a reculé, mais ça sera à nous de rester vigilants. La jeune ouvrière a pour interlocuteur deux membres du bureau local CGT de Saint-Ouen. Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Non, moi je ne rentrerai pas. Non, je ne rentrerai pas là-dedans. Ça, je ne mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Hein. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il y a avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors. On va pas tout résoudre aujourd'hui. On pourra y arriver, l'imposer. Bah, de toute façon, c'est fini, maintenant, on ne pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec. Tu disais ça il y a trois semaines et plus un jour. C'est une étape, c'est pas fini. Ben oui, c'est pas fini. Il sait bien ce qu'il a perdu, lui. T'as fait pas pire. C'est pas fini, c'est une étape. Il a dit chez Mondeur, ça sera plus jamais comme avant. Tu vois, bon, il faudra que les travailleurs. Tu l'avais dit, ça. Ils y veillent. Premièrement, pour le vote, ils ont fait des saloperies. On le sait, on le dénoncera. Ça fait rien. On le dénoncera, mais on peut pas tout. Bon, ben il faut pas tout avoir d'un seul coup, on peut pas l'avoir tout d'un seul coup. C'est une étape. On ne peut pas me dire maintenant. T'es saboté le vote, oui. Ils ont fait ça à la saloperie, oui. Le vote qui a été fait ici a été dépouillé sans un seul représentant. Oui, d'accord, il y a eu des pressions vis-à-vis du personnel nord-africain. Le patron a fait dépouiller le vote. Mais bien, nous avons eu des témoignages sur le palais, une heure par trentaine. C'est une victoire, tu entends. Mais il faut quand même voir, moi je regarde quand même que le patron, il était amené. Ils ont reculé, ils ont reculé. Le salaire, ils ne voulaient pas en entendre parler. Il l'augmente de 10%. Les paiements et récupérations des jours d'arrêt de travail, le coût des vacances, qui voulait vous faire travailler votre semaine de vacances. Il a fallu qu'il recule, 50% de la valeur des heures perdues. Hein, alors il y a encore des trucs à gagner. La réduction du temps de travail, il a mis. Ouais, mais pourquoi, tiens, ils prennent tout le boulot, c'est pour ça les autres. Pour avoir une demi-journée en plus de payer, hein. Mais non, oui, tiens. Pas tous les travailleurs. Ça, c'est un retour. Ouais, mais il y en a pas mal. Les travailleurs qui rentrent aujourd'hui rentrent dans l'unité, oui, bien conscients de ce qu'ils ont fait. Bien conscients de ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui est conscient. C'est pas fini. Comme moi, je rentre pas, c'est pas la peine de rentrer, c'est pour. Ils vont être comme ça maintenant. Les représailles. Exactement. Les représailles. Il y aura des représailles. Il y aura des représailles. Imagine-toi sa place. Elle vient de gueuler maintenant. Les représailles. Mais représailles, représailles. À une seule condition, c'est qu'il y ait une section syndicale forte qui veille. Ils en ont une. Ils s'en sont donné. Et ils en ont une. Il y a plus de 200 syndicales maintenant. Eh bien, bah oui, mais c'est là l'important. Bah oui. Mais c'est là l'important maintenant. Avant, il n'y avait rien chez Vondère. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Et c'est là l'important, et c'est là la victoire, je crois, des travailleurs de chez Vondère. Où est-ce qu'il y a l'échelle mobile? Je crois pas que c'est une victoire. Bah oui. Et c'est là la victoire. Attends, on va espérer la voir. Pourquoi? Je continue la grève aussi aujourd'hui. Tu comprends? Non, ça va pas. C'est dans la victoire. Tu ne peux pas avoir d'un seul coup. C'est par étapes que tu arrives. C'est par étapes que tu arrives à une victoire définitive. Mais le patron s'en fout des étapes, le patron lui. Mais comment le patron s'en fout pas des étapes puisqu'il a reculé? Il a reculé, seulement il n'a pas donné ce qu'il voulait. Ils ont tourné les conditions dégueulasses. Mais bien sûr. Et maintenant il prendra des mesures, il s'en fout, le syndicat il peut le foutre en l'air s'il veut. Comment? Avec 200? Bah moi je veux. 200 camarades. Il reste plus que 10 employés, alors il reste plus que 200. Tu sais, le patron, que ce soit 200, il dit, du moment que c'est le patron. Non, c'est pas vrai. Ouais. Une section syndicale forte. Une section syndicale forte. Est-ce qu'elle était encore assez mûre? Oui, mais bien sûr. Elle le deviendra beaucoup plus mûre. Si demain, il n'y a plus un employé. Exactement. Ils peuvent fermer tout et c'est terminé. Mais si. Non, mais alors vous avez une mauvaise conception. C'est pas une mauvaise conception. Mais si. Je vous en passe. Quelle est la nature des patrons? Ils sont pas prêts à changer la nature des patrons. Que ça soit de chef, les patrons ont cédé. Puisqu'ils ont présenté les trucs de Grenelle. Eh bien, c'est déjà important. C'est déjà important de présenter les trucs de Grenelle. Ça fait depuis le début. Eux, ils estiment que c'est un accord, alors que les syndicats n'estiment que c'est pas un accord. Non, c'est pas d'accord. Alors que ils estiment que c'est un accord. C'est un accord. Mais non, mais juste la direction de chez Vondère là-dessus l'a bien dit. Ils sont très nets là. La direction de chez Vondère l'a présenté. Les syndicats n'ont jamais signé ça. Ah oui, justement, mais eux le présentent, et imposent des votes sur les accords de Grenelle. Mais c'est sur ces bases-là. Ce qui a été effectué ce matin, c'est sur la reprise ou la non-reprise du travail. Ah ouais, totalement ça a été trompé, ça a été machiné, tout ça. C'est là que ça a fait les choses. Mais oui, on vous pouvez me regarder, vous êtes dans les premiers, vous, là. Mais il faut savoir dans quelles conditions. Vous pouvez faire une gueule comme ça, hein. Ça va pas, hein. On peut continuer. Silence, silence, silence, silence. On peut comprendre. Tu sais que si je ne me retenais pas celui-là là-bas, hein. Il faut savoir juger les choses d'une façon. Retiens-toi. Je sais que ça va arrêter une grève. Il faut savoir. Bon, lorsqu'il considère qu'il y a une augmentation de 10% effective dans l'année, je crois que c'est déjà un pas important, qui n'aurait pas été. Le patron a toujours les moyens de faire quelque chose. Avec l'augmentation du coût de la vie, ils ont tout en main. Mais ça sera aux travailleurs, et non pas au patron de chez Vendaire, mais aux travailleurs d'exiger qu'il y a pas une chose. Les choses vont se faire, c'est une étape, je dis bien. Mais ce qui se passe, c'est une victoire, voyons. Ah bon, alors c'est une défaite. C'est une défaite. Mais non, mais quand même. C'est une défaite. Enfin, je dis pas que c'est une défaite. Tu travailles chez Vendaire ? Non. Vraiment, n'en parle pas. Interroge les travailleurs de chez Vendaire. Je sais qu'ils ont des conditions dégueulasses. Ah oui, mais ça, tu le sais pas. Tu ne le sais pas. Si, je le sais, on me l'a dit. Tu m'as pas dit que vous avez des salaires dégueulasses, des conditions de travail dégueulasses. Je le sais. Mais bien sûr. 58 francs par mois, non mais. C'est qui a vu jouer ça, lui. Je sais très bien qu'il faut 58 000. Chez Vendaire, je viens de là. Pour se faire soigner, il faut qu'ils attendent une demi-heure, je le sais. C'est dégueulasse. On est noirs, on est des vrais charbonniers quand on sort de là-dedans. On n'a même pas d'eau chaude pour se laver. Bien sûr, ils ont des lavabos, ils ont tout. Nous, c'est dégueulasse chez nous. Ah, ils te fâchent pas, fâchent pas. Savoir, hein. Mais là, ça n'est pas le cas. Chut, là, je ne dis rien du tout. Tu vas dans les water, tu ne vas pas vous mettre les pieds. Faut faire attention. Non, tu vas dans les water des bureaux, alors là, justement. Tu arrives là-dedans. Parce que avec des 500, c'est bien les beaux petits garages géants. Par ici. Si on a une partie dans ces 500 qui, par exemple, sont ouvertement contre les travailleurs, est-ce que ceux-là, tu dois. Il faudrait davantage discuter avec ceux qui sont encore chez Vendaire. Bah oui, je crois qu'elle discute assez. Et j'en dis pas plus qu'elle et ni. Hein, il t'en dit plus qu'elle. Aussi, là, il... Non. Bah si. Là. Tout simplement. Hein. Oh, il allait chercher. Hein. Oh, il allait chercher, c'est juste que... On se laisse marcher sur les pieds, c'est tout ici. Hein. C'est fait redonner. Même pas besoin d'aller aux chiottes, on n'a pas le droit. D'aller aux... Fais ça, mon bon. Dans le calme. Fais ça. Je répète, les gens de chez Vendaire, rentrez, reprendre votre travail tranquillement. C'est ça. Une semaine en moins. Ja, das war's. Mit dem größten wilden Generalstreik. So in der Geschichte, ne? Der Art zumindest. Ja. Damit wollte ich eigentlich auch tatsächlich gerne enden und eigentlich auch zur Diskussion übergehen. Es gibt ganz viele Sachen, die ich euch jetzt noch nicht vorgestellt habe. Zum Beispiel das, was euch infamerweise versprochen wurde, das Spiel von Rekuperation und Detournement. Das lässt sich ja vielleicht dann einfach in der Diskussion noch klären. Ach so, ach, das ist der Nachspann, oder? Ach so, dann läuft er wieder von vorne. Na gut. Ich kann ja auch noch mal ein hübsches Bildchen an die Wand werfen. Das ist ja technisch in dem Sinne überhaupt kein Problem. So, Detournement heißt ja auch immer, dass man irgendwie bestehende kulturelle Emanationen oder Hervorbringungen nimmt und sie sozusagen mit einem den neuen, nämlich den eigenen Bedürfnissen entsprechenden Sinne dann wieder zurückschleudert. Die Entwendung von Comics war beispielsweise eine der sehr häufig verwendeten Formen, gab aber eben auch durchaus andere. Ich würde mich auch sogar zu der These versteigen, dass in dem Moment, wo da tatsächlich in den späten Maitagen 1968 tatsächlich sich eine Entwicklung angebahnt hätte, wo sozusagen das Bewusstsein dafür, man kann jetzt nicht zurück, man kann jetzt nur nach vorne und das heißt, man muss die entsprechenden Formen entwickeln, wo wahrscheinlich auch die sozusagen das Wiederanwerfen der Produktion eher ein Detournement gewesen wäre, weil es wäre ja eine andere Art des Produzierens automatisch geworden, weil wie willst du Leute dazu bringen zu produzieren, wenn sie nicht produzieren wollen, also oder wie willst du sie dazu bringen, etwas zu produzieren, was sie nicht produzieren wollen. Das heißt, die ganze Frage des Übergangs sozusagen zu einer nicht mehr warenförmigen Form der Vergesellschaftung oder Zivilisation wäre sicherlich auch immer eine, die die bestehenden Formen, man hat hier keine neuen Aggregate, keine neuen Maschinerien oder so, sondern wo es dann tatsächlich immer die Frage wäre, wie kann man eigentlich die Sachen, die man hat, umdrehen, umbauen, neu verwenden und sozusagen so umkonstruieren letzten Endes, dass sie den gesetzten menschlichen Zwecken dann auch entsprechen.